Yes, einen wunderschönen Freitagabend. Schönen Ferienbeginn an all jene, bei denen es jetzt losgeht. Es kommt der Februar, das ist die letzte Show FM4 Unlimited im Jänner. 30.01.26 schon. Wow. Ein Haufen gute Tracks für die kommenden 3 Stunden liegen bereit. Mein Name DJ Functionist. Los geht's hier mit Disco International, Disco Incorporated, Makusa und danach Damn Swindle, Rhythm Baby. Let's go. Functionist, play some funk on you. DJ T ist das im Emmanuel Seti Remix. Ihr hört FM4 Unlimited. Everybody. An den Vocals Kellys, Tune von Timo Maas. Als nächstes hier Joey Coco und Emerson, Props heißt der Tune. I'm so far, I don't see you. When it's over, I'm andere fort. In den Turntables. Ein unfassbarer Classic kommt als nächstes. Plastic Dreams von JD, muss man feiern. Auch in Kürze an den Decks hier die Sneaker Beams mit Spin Spin Sugar im Armand von Helden Remix. Tigers Interiors coming up, Sunglasses at Night, das geht schon. Und schauen wir mal, wie viele Tunes hier in den kommenden 2,5 Stunden ihr noch kennt. Yay. FM4 Unlimited im Radio jeden Freitag von 19 bis 22 Uhr und jederzeit online bei fm4.at/unlimited. Plastic Dreams JD ist das. Die wunderbare Orgel. Respekt. We'll be right back. Spin. Sneaker Pimps und Spin Spin Sugar. Coming up nach einem kurzen Break. Sunglasses at Night, die Sonnenbrille ist auf, von Tiger und Sinterius. Und ein All-Time Club-Hit von Acido the Bass, Doom's Night. Bis gleich. Abo-Deal mit Weltblick. Jetzt die Presse plus Zugang zu The New York Times für nur 3,99 Euro pro Woche. Zwei starke Stimmen. Fundiert, unabhängig, international. Mehr unter diepresse.com/New York Times. Hier gibt es Ausbildungen, auf die du dir was einbilden kannst. Hier hast du mehr drauf, auch auf dem Konto. Hier bist du der Spar. Beim größten privaten Lehrlingsausbilder in Österreich warten auf dich 24 Lehrberufe, mehr Geld und Goodies. Nutze die Möglichkeiten auf spar.at/lehre. Abo-Deal mit Weltblick. Jetzt die Presse plus Zugang zu The New York Times für nur 3,99 Euro pro Woche. Zwei starke Stimmen. Fundiert, unabhängig, international. Mehr unter diepresse.com/New York Times. FM4. Unlimited. Back on the turntables, DJ Functionist mit FM4 Unlimited. Geht's in die zweite Stunde heute. Schön, wenn ihr schon seit 7 dran seid. Das ist die Hymne für die Partynächte von Tiger und Sinterius. Sunglasses at Night. Thank you. Light. Bringt die Tanzfläche irgendwie immer zum Shaken. Acido the Bass und Doom's Night. Tigers and Terriers zu hören in der vergangenen Stunde. Die Sneaker Pimps, JD Legende. Tiger Stripes, DGT, Dam Swindle. Alles mit drinnen heute in FM4 Unlimited. Und dieser Tune im Original geht auch way, way back. 80er. Anfang 90er, die Fine Young Cannibals, Ever Fallen in Love im DJ Q Remix. We'll be right back. Realität. Fuck it, put that money on me, so you look like it's been a real up. Fuck, oh, it's a sick old, fuck it, put that money on me, so you look like it's been a real up.

We'll be right back. Thank you. war wieder eine gute Tanzstunde. Next up habe ich einen Classics-Mix, nämlich von Luke Solomons Classic Music Company, die das 30-jährige Bestehen feiert und eine tolle Compilation rausgebracht hat. Ist das Radio Rudina? Radio Rudina oder was? Es ist sehr schön, hier zu sein, ab jetzt. Jeden Samstag ab 22 Uhr hört ihr unsere Selection aus dem Studio in der Mannerstraße. Nicht gleich die Adresse droppen. Nein. Secret. Das ist schon raus. Die Hausnummer habe ich nicht gesehen. FM4 Radio Rudina. Jeden Samstag ab 22 Uhr auf FM4. Final Sale Week steht in den Startlöchern. Ab Montag in den Designer-Outlets Panda von Salzburg. Mit bis zu 50% extra Rabatt auf den Outlet-Preis. Shoppe die besten Sale-Angebote der Saison. Bei Wellenstein, Coach, Joop, Under Armour und viel mehr. Final Sale Week in den Designer-Outlets Panda von Salzburg. Luke Solomons Classic Music Company, die feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einer erweiterten Selection, einer Compilation von Classic Classic. Die Compilation versammelt eine riesen Bandbreite von echten Club-Klassikern, einiges davon kennt ihr sicher. Deep House, auch ein bisschen Gospel-Disco dabei und Tech House mit drin. Dazu lange, hypnotische Sunrise oder Sunset Tunes, ganz wie man es mag. Und auch neue Releases sind drauf. Und ein paar Tunes sind hier zu hören in der folgenden halben, dreiviertel Stunde in FM4 Unlimited. Die Classic Classic Compilation in the Mix. Kiss the Sky. the fate. You may have the key. And love, who knows the fate? You may have the key. And now, sweetheart, in my darkness, one true light. We'll be right back. In der Mix. Classic Classic Compilation zu hören. Chris Nasuka, Crazy P, Vol Amour, Grand Corporation, Oliver Dollar, John's Church, right here. Und Ila Escobar mit Happiness Part 2 auch noch mit drin in diesem Set. Außerdem Girls of the Internet, Matthew Styles, Metro Area, Power Dance, Sophie Lloyd und Soul Reductions. Name dropping off, sound on, viel Spaß hier weiterhin bei FM4 Unlimited. Come on, get up. My mind won't say it, but I know it. Ich schicke euch jetzt dann gleich in die Nacht und zu La Boom Deluxe auf FM4. Und schaltet doch mal, wenn ihr Lust habt, in der kommenden Woche, in den nächsten Tagen, diese Sendung und die Mixes nochmal ein auf fm4fat/unlimited. Mein Name ist DJ Functionist. Enjoy the music. Bis bald. Peace. Österreich ist heil! FM4 und das Rabenhoftheater präsentieren die großen 10 beim Protest-Song-Contest 2026. Sprecht die Bänder und kommt nach vor! Das Finale. Moderiert von Michael Ostrowski. Wahnsinn! Ja, ja. Die Fachjury und du bestimmen, wer gewinnt. Jetzt kommt noch das Publikums-Voting, oder? Ist es soweit? Das Finale beim Protest-Song-Contest 2026. Live aus dem Wiener Rabenhof. Am 12. Februar. Vielleicht der Lieblingstag von mir im Jahr. Ab 19 Uhr auf FM4 und im Videostream auf fm4orf.at.